Tag. Ja, ich geh den Weg an jedem Tag, ich geh ihn voller Zuversicht. Denk nicht an morgen, hier und jetzt, weil die Verbindung niemals bricht. Und ich geh den Weg an jedem Tag. Hol nicht die Zweifel ein, versperr die Sicht der falschen Scheiß. Lass ich mich los, um frei zu sein, kehrt in mich seine Stärke ein. Und ich fühl, wie es schließt und in mein Handeln fließt. Und ich geb mich dir hin, bis ich seh, was ich bin. Und fängst du wieder an zu fragen, wer du bist und wo du stehst. Kannst du die Antwort kaum ertragen und weißt nicht, wohin du gehst. Hör diese Stimme in dir sagen, es ist gut so, wie es ist. Hab Vertrauen und schau nach vorn. Und ich geh den Weg an jedem Tag, ich geh ihn voller Zuversicht. Denk nicht an morgen, hier und jetzt, weil die Verbindung niemals bricht. Und ich geh den Weg an jedem Tag, voller Zuversicht. Oh yeah, zibada bam bam. Mal allein, dann werde ich schweigsam wie ein Stein. Dabei will ich nur bei dir sein. Doch ich steh mir im Weg. Ich selbst steh mir im Weg. Ich selbst steh mir im Weg. Und es wird Zeit, wieder rauszugehen. Und hol nicht die Zweifel ein. Versperr dies nicht der falsche Schein. Lass ich mich los, um frei zu sein, kehrt in mich seine Stärke.